Ein Treffen der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes mit einer Kriegsveteranin zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg fand am 26. Juli im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Dabei ergriff die Kriegsveteranin Ra Myung-hee, Heldin der Republik, das Wort. Sie erinnerte sich an die unvergänglichen Tage, an denen man getreu der Führung des großen Genossen Kim Il-sung, des stets siegreichen Eisernen Heerführers, den Sieg im Krieg errang. Sie appellierte an alle Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes, im festen Zusammenschluss um den verehrten Marschall Kim Jong-un, die Geschichte und Traditionen des Sieges zu Südkoreas glänzend zu machen, wie die früheren Generationen der Revolution unter der Führung der großen Führer stets den Sieg in der antiimperialistischen und antiamerikanischen Auseinandersetzung gewonnen haben.